Abschnitt 1 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Schloss Schweigern, Teil 1. In der alten Zeit, aus der sich die meisten unserer schönen Sagen und Märchen herschreiben, prangten die herrlichen Gefilde am Neckar noch nicht, wie jetzt, im Schmuck der Getreide- und Obstfelder. Die Höhen bedeckte damals noch dichter, finsterer Wald, aus dem nur hier und da ein Lug ins Land, auch Langerhans genannt, wie man sie heute noch erblickt, emporragte. Doch diese alten Gemäuer, deren Turm und Fenster jetzt mit wehendem Efeu bedeckt sind und an deren Fuß das dichte Unkraut emporwuchert, fassten damals ein ganz anderes Leben in sich. Da hörte man nicht den fröhlichen Gesang der Weingärtner oder das Geknarr eines Wagens, der hinaus ins Feld fuhr, um die goldenen Früchte aufzuladen, sondern der Knappe, der mit eherner Pickelhaube und gewaltigem Spieß dort oben hinter der Brustwehr stand und in die Gegend hinaussah, vernahm nur zuweilen das Röhren eines Hirsches, den Schall eines Hüfthorns oder den Schlag der Axt, die einen mächtigen Eichbaum niederwarf. Der Neckar, der schöne klare Fluss, strömte, wie auch noch jetzt, zwischen den Bergen dahin, doch sahen seine Ufer keine reichen Städte oder blühenden Dörfer, sondern sie waren bedeckt mit Schilfgras und Weidengestrüpp, durch das sich nur hier und da ein kleiner Pfad wand, der Wechselgesang der Hirsche, wo diese zu Wasser gingen. Etwas abseits von dem Flusse, ungefähr eine Stunde weit ins Land hinein, ist ein schönes Tal, rings von Bergen eingefasst und beschützt. Eine Wohnung der süßen, traulichen Einsamkeit. Ein Tal ruhig und still, das klein genug war, um den vorüberziehenden Wanderern verborgen zu bleiben und groß genug, um den Blicken seiner Bewohner die Abwechslung des dichten, frischen Waldes mit grünen, saftigen Wiesen und klarem Wasser, das von den Bergen niederströmte, zu gewähren. Von den umliegenden Bergen, die aus dem Tale sanft aufwärts stiegen, sah man weit hinaus in die Landschaft, sah den Neckar, wie er sich in tausend Krümmungen hindurchwand und endlich zwischen fernen Bergen verlor, hinter denen wieder höhere emporstiegen. Und wenn man das alles gesehen und sich lange umgeschaut in der reizenden Gegend, die ringsherum wie ein schönes Gemälde aufgerollt war, so stieg man gern wieder hinab in das Tal, denn so schön wie dieses war doch keines der umliegenden. Selbst die Tiere des Waldes fanden es hier am heimlichsten, und wenn zahlreiche Rudel von Hirschen und Rehen auch gerne unter den hochstämmigen Eichen der umliegenden Berge herumsprangen, so war doch im Tal selbst ihr Aufenthalt und sie kehrten am Abend in lustigen Sprüngen dahin zurück. Aber trotz der Schönheit, mit der die Natur dies Tal geschmückt hatte, war es von keinem Menschen bewohnt und wurde vielmehr von allen, die in diese Gegend kamen, gemieden. Die Jäger und Edelknappen der umliegenden Schlösser, wenn sie bei der Verfolgung eines Wildes in seine Nähe kamen und im Eifer der Jagdlust eine der Höhen bestiegen hatten, von wo es hinabging, ließen dem Wild seinen freien Lauf und verfolgten es nicht weiter. Wohl schauten die Jüngsten und Unerfahrensten mit Begier dem enteilenden Hirsche nach und wären ihm gern gefolgt. Allein jedes Mal wurden sie von den älteren Jägern zurückgehalten und den Unwissenden von der Sage erzählt, die im Munde des Volkes lebte und nach der das Tal verrufen und gefährlich für jeden sei, der es wage, die Markung zu überschreiten. Die ältesten Knappen und Waldmeister hatten dasselbe von ihren Eltern gehört und wussten Beispiele anzuführen, dass Leute, die neugierig hinabgestiegen, nie zurückgekommen seien. Wohl habe man dieselben von Zeit zu Zeit unten im Tale wandeln sehen, auch seien sie zuweilen an den Höhen hinaufgestiegen und in ihrer Eltern Tracht oft nahe zu den Holzhauern und Jägern gekommen. Allein niemals hätten sie die Grenze des Tales überschritten und auf keine an sie gerichtete Frage Antwort gegeben. Vielmehr wären sie kopfschüttelnd zurückgegangen, indem sie sich wie Stumme auf den Mund deuteten. Wenn die alten Jäger so bei der Ruhe, die sie unter einem alten Eichbaum oben auf dem Berge hielten, von dem Tale drunten erzählt hatten, führten sie die Jüngern an einen anderen Teil desselben, wo die Waldung etwas lichter war und letztere hinabschauen konnten. Und da sahen diese mit Verwunderung unten ein stattliches Schloss liegen, dessen Äußeres so wohlerhalten war, dass man glauben konnte, es sei bis auf den heutigen Tag bewohnt. Die Fenster desselben glänzten im Sonnenstrahl, die Zugbrücken waren heruntergelassen, die Mauern ohne Fehl und zierlich gebaut, und selbst die Windfahnen auf dem Dach sahen neu aus, als wären sie eben erst dahingesetzt. Aber über diesen Gebäuden und dem weitläufigen Parke, der sie umgab, lag eine unheimliche Stille. Das Wasser in den Seen schien gemalt und war unbeweglich. Die Blätter der Bäume rauschten nicht, und keiner der Vögel, die um Schloss und Wald flogen, ließ seine Stimme erschallen. Und so war es aber auch in dem ganzen Tale. Da gab das zahlreiche Gewild, das herumlief, keinen Laut von sich. Da erschallte kein Vögelgesang. Alles war ruhig und still. Nie sah man jemand aus dem Schlosse treten, der mit der äußeren Welt in Verbindung gekommen wäre. Und deshalb wussten die Jäger und Holzhauer von den benachbarten Schlössern, die, wenn sie ihren Geschäften nachgingen, zuweilen in diese Gegend kommen mussten, schon seit den ältesten Zeiten keinen anderen Namen, als den ihm das Volk gegen die Öde und Stille gegeben, und nannten es Schloss Schweigen oder später Schloss Schweigern. Im Munde des Volkes hatte sich über Tal und Schloss eine alte Sage erhalten. Nach dieser lebte hier vor langen, langen Jahren ein mächtiger König, der eine schöne, aber sehr wunderliche Tochter hatte, die einen gar sonderbaren Schwur getan. Wer nämlich ihr Herr und Gemahl werden wolle, müsse versprechen, sie nicht zu überleben. Das heißt, wenn sie zuerst stürbe, dürfe er sich nicht scheuen, mit seiner Gemahlin sich lebendig begraben zu lassen. Durch diese sonderbare Bedingung, die im Lande so ziemlich bekannt geworden war, hielt sich jeder abgeschreckt, um die Prinzessin zu werben, und diese sah schon mit innerlichem Grausen die Zeit herannahen, in der ihre außerordentliche Schönheit verblühen und sich dann niemand mehr finden würde, der so seltsame Verpflichtungen auf sich nähme. Da begab es sich, dass der Sohn eines benachbarten Königs sie sah und sich so heftig in sie verliebte, dass er auf Erden keine Ruhe mehr zu finden glaubte als nur in ihrem Besitz. Dieser bewarb sich um die Prinzessin, worauf der König antwortete: »Wer meine Tochter heiraten will, muss sich nicht fürchten, lebendig begraben zu werden«, und erzählte ihm, was die Prinzessin für einen Schwur getan. Aber die Liebe des jungen Prinzen war so groß, dass er an keine Gefahr dachte und das Versprechen zu halten gelobte, worauf ihre Hochzeit mit großer Pracht gefeiert wurde. Nun lebte das neu vermählte Paar eine Zeit lang glücklich und vergnügt miteinander. Da geschah es, dass die junge Prinzessin krank ward und kein Arzt ihr helfen konnte, also dass sie starb. Und als sie tot dalag, fiel dem jungen Prinzen mit Schrecken ein, was er versprochen hatte, dass er sich lebendig mit ihr wolle begraben lassen. Und der alte König, aus Furcht, sein Tochtermann möchte das Versprechen bereuen, ließ alle Tore mit Wachen besetzen, damit dieser nicht entfliehen könnte, und sprach, nun müsste er halten, was er gelobt hätte. Als der Tag kam, wo die Leiche in das königliche Gewölbe beigesetzt wurde, da ward er mit hinabgeführt und alsdann das Tor der Gruft verriegelt und verschlossen. Neben dem Sarg stand für den lebendig Begrabenen ein Tisch, darauf ein Licht, 4 Laibe Brot und 4 Flaschen Wein. Wenn das zu Ende ging, musste er verschmachten. Nun saß er da beim Sarg voll Schmerz und Trauer und aß jeden Tag nur ein Bisslein Brot, trank nur einen Schluck Wein und sah doch, wie der Tod ihm immer näher rückte. Da geschah es, dass er einmal aus der Ecke des Gewölbes eine Schlange hervorkriechen sah, die sich der Leiche näherte. Und weil er dachte, die Schlange käme, um die tote Prinzessin zu verletzen, zog er sein Schwert und hieb die Schlange in 4 Stücke, indem er ausrief: »Solange ich lebe, sollst du sie nicht anrühren.« Über eine Weile sah er, wie eine zweite Schlange aus der Ecke herauskroch. Doch als diese die andere tot und zerstückt daliegen fand, kroch sie eilends zurück, kam aber bald wieder und hatte 3 silberne Ringe im Munde. Alsdann nahm sie die 4 Stücke der getöteten Schlange, legte sie zusammen, wie sich's gehörte, und steckte über jede Wunde einen der 4 Ringe. Alsbald fügte sich das Getrennte aneinander und die Schlange regte sich, war lebendig und beide eilten fort. Doch da das Loch, zu welchem sie hereingekommen waren, kaum groß genug war, um den Schlangenleib durchzulaschen, so streifte die eine Schlange bei dem Hinausschlüpfen ihre 3 silbernen Ringe ab, die auf der Erde liegen blieben. Der Prinz, der alles mit größtem Erstaunen angesehen hatte, dachte: »Welch wunderbare Kraft muss in diesen Ringen stecken! Haben sie eine Schlange wieder lebendig gemacht, so helfen sie vielleicht auch einem Menschen.« Er hob die Ringe auf und legte einen davon auf den Mund der Toten und auf jedes Auge einen. Alsbald bewegte sich das Blut in ihrem Leib und stieg in das bleiche Angesicht, dass es sich wieder rötete. Da schlug sie zur größten Freude des Prinzen die Augen auf und sprach: »Ach Gott, wo bin ich?« »Du bist bei mir, liebes Weib«, antwortete dieser, gab ihr etwas Wein und Brot, um sie zu stärken, und erzählte ihr, wie alles gekommen und wie er sie wieder ins Leben erweckt. Da stand die Prinzessin fröhlich auf, und der Prinz klopfte an die Türe der Gruft so laut, dass es die Wachen, die aufgestellt waren, hörten und dem alten König meldeten. Dieser kam selbst und öffnete die Türe. Da standen beide frisch und gesund, und er führte sie hinauf, und er freute sich mit ihnen, dass nun alle Not überstanden sei. Die 3 silbernen Ringe aber reihte der junge Prinz sorgfältig an eine Schnur und hing sie sich um den Hals. Es war aber, als ob das Herz der Prinzessin, die sonst treu und gut gewesen war, seitdem ihr Mann sie durch die Schlangenringe wieder ins Leben gerufen, sich ganz umgekehrt und verändert habe, denn es dauerte nicht lange, so fasste sie eine unerlaubte, heftige Neigung zu einem der Ritter des alten Königs, und die beiden trachteten nur, den jungen Prinzen ums Leben zu bringen. Zu dem Zweck ritt die Prinzessin eines Tages mit ihrem Gemahl zum Jagen in den dichten Wald und verließ ihn da wie von ungefähr, denn dort hatte sie Meuchelmörder versteckt, die plötzlich über ihn herfallen und ihn umbringen sollten. Obgleich deren viele waren, so gaben doch die drei silbernen Ringe dem jungen Prinzen eine solche Kraft, dass er sie alle da niederschlug und unverletzt seine Gemahlin wiederfand. Dieser erzählte er, was ihm eben passiert, und als sie sich fälschlich darüber verwundert und erfreut stellte, dass er eine so große Anzahl Mörder habe niedermachen können, vertraute er ihr unvorsichtigerweise, wie ihm, solange er die Schlangenringe bei sich trage, kein Leid geschehen könne. Dies merkte sich das böse Weib und mischte eines Tages, als der alte König gerade abwesend war, einen Schlaftrunk, den ihr Gemahl trinken musste, worauf sie ihn beredete, auf dem tiefen See, der vor dem Schlosse lag, mit ihr eine Spazierfahrt zu machen. Kaum hatte sie sich mit jenem Ritter in den Nachen gesetzt, als der junge Prinz in einen tiefen Schlaf versank. Alsbald nahm die Prinzessin eine Schere zur Hand und durchschnitt die seidene Schnur, um so die drei silbernen Ringe zu bekommen. Allein sie benahm sich so ungeschickt dabei, dass die Ringe durch ihre Finger glitten und in den tiefen See fielen. Zu gleicher Zeit hatte der Ritter den armen Prinzen erfasst und über den Nachen hinaus ins Wasser geworfen, wo dieser sogleich untersank und nicht wieder zum Vorschein kam. Kaum hatten sie auf diese Art das Verbrechen begangen, so war es, als sei der böse Zauber von der Prinzessin gewichen. Sie schauderte vor ihrer Untat zurück, warf sich auf die Knie und geriet in die schrecklichste Verzweiflung. Als sie wieder ins Schloss zurückgekommen waren, eilte sie dem alten König entgegen und bekannte ihr Verbrechen. Dieser aber sprach: »Wenn du das getan hast, ist keine Gnade für dich. Dein Gemahl hat für dich sterben wollen und du hast ihn im Schlafe umgebracht. Darum sollst du deinen verdienten Lohn haben.« Da ward sie hinaus an den See getragen und hineingeworfen, so dass sie elend ertrinken musste. Der alte König aber legte sich nach 3 Tagen hin und kam vor lauter Gram zu sterben. Doch ehe ihn der Tod erreichte, sprach er wegen der Untat seiner Tochter einen schrecklichen Fluch über das Schloss aus, auf das es in Freude und Lust nicht mehr bewohnt würde, bis jener Fluch gelöst sei. So erzählte die alte Volkssage und setzte noch hinzu: Inmitten des Sees, wo der arme Prinz versank, sei eine Pflanze mit schwarzen Blättern emporgewachsen, die blutrot gesäumt seien, und auf deren klaren Wellen zeige sich bisweilen ein schwarzer Schwan, das sei die junge Prinzessin, die in entsetzlicher Trauer über ihr Verbrechen umherschwimmen müsse, bis der Zauber gelöst sei. Doch wie dies geschehen könne, wusste niemand. Das alles hatte sich, wie gesagt, vor langen Zeiten begeben, und man wusste selbst nicht einmal genau, ob Tal und Schloss Schweigern jetzt noch einen Herren habe oder nicht. Niemand kümmerte sich darum, und da in jenen Zeiten wie überall, so auch an den Ufern des Neckars, auf viel Land wenige Menschen kamen, so ließ man das Tal links liegen und vergaß es allmählich. Die Wege, die früher hingeführt, überwuchsen nach und nach mit Gras und Unkraut, oder es erhoben sich sogar mächtige Bäume auf denselben, mit ihren starken Ästen die Eingänge ins Tal gleich eisernen Gittern verschließend. Und doch lebte noch jemand auf der Erde, dem Schloss Schweigern als rechtmäßige Erbschaft zugefallen war. Allein dieser hatte selten nach dem Erbgute Erkundigungen eingezogen, und wenn er es getan, so waren die Nachrichten, die er darüber erhielt, nicht einladend genug, um dem unbekannten Besitztum einen Besuch zu machen. Wäre er ein alter, lebensmüder Herr gewesen, der die Welt genugsam kennengelernt hat und der das lustige, muntere Hofleben so durch und durch genossen, dass ihm eine stille Einsamkeit, wo ihn nichts mehr an frühere Lustbarkeiten und Torheiten erinnerte, wohltuend gewesen wäre, so hätte er sich vielleicht entschlossen, das Gut einmal näher zu besehen und den Rest seiner Tage in der einsamen Gegend zu verbringen. Aber so war der Herr und Besitzer von Schloss Schweigern ein junger, lebenslustiger Graf, der auf seiner Burg an der Donau hauste, wo Tag um Tag mit lustigen Spielen und Turnieren hingebracht wurde und dem nichts auf der ganzen Welt so zuwider war als Einsamkeit und Stille. Oft kam im Geräusche der Jagd oder in einer lustig durchtanzten Nacht unter ihm und seinen Freunden das Gespräch auf Schloss Schweigern, und die jungen Herren unterließen dann nicht, ihre witzigen Bemerkungen darüber zu machen. Wenn sie auch der Sage, dass keiner, der die Markung jenes Tales überschritten, zurückkehren könne, sondern in beständigem Schweigen dort sein Leben verbringen müsse, nicht unbedingt glaubten, so wagte man doch in damaligen Zeiten nicht, mit einem Zauberspuk zu spotten. Und keiner hätte es gewagt, das Schloss zu besuchen, wo den munteren jungen Herren etwas so Schreckliches wie Schweigsamkeit fürs ganze Leben gedroht hätte. Graf Raimund, so hieß der Erbe von Schloss Schweigern, zog es daher vor, als er einmal glaubte, eine Luftveränderung könne ihm nicht schaden, an den Hof eines benachbarten mächtigen Königs zu reiten, von dem man erzählte, dass neben drei wunderschönen Töchtern, die seinen Hof schmückten, derselbe ein Sammelplatz der edelsten Ritter und Geschlechter der ganzen Welt sei. Graf Raimund, dem sein Vater in der eisernen Truhe des Schlafgemachs eine gute Summe von vollwichtigen Goldmünzen hinterlassen, rüstete sich und seine Knappen aufs Prächtigste zu der Reise. Alles strotzte von Gold, Sammet und Seide, und den Panzer des Grafen konnte man bei Sonnenlicht nicht ansehen, solche Strahlen warf die eingelegte Goldarbeit auf dem spiegelglatten Stahlgrunde. Die Zügel der Rosse waren mit köstlichen Steinen besetzt, die Stangen und Stegreife von edlem Metall und die Trompeten der Herolde, die den Bannerträger umgaben, bestanden aus purem Silber. So zog der Graf an einem schönen Morgen in die Königsburg ein, angestaunt von allen Edlen und Grafen, die dort versammelt waren. Der befanden sich gerade in diesem Augenblicke nicht wenige da, und weil heute eben ein großes Fest gefeiert wurde, gleichfalls in sehr prächtigem Aufzuge. Der König vermählte nämlich seine beiden ältesten Töchter an benachbarte Königssöhne und hatte deshalb für 8 Tage die unerhörtesten Lustbarkeiten ausschreiben lassen. Als Graf Raimund einritt, saß seine Majestät, umgeben von dem Hofstaat, in seinem Thronsaal und empfing die Gäste. Zu beiden Seiten saßen seine ältesten Töchter und etwas weiter zurück die jüngste, die sich als Unvermählte noch nicht so den Blicken der versammelten Ritterschaft aussetzen durfte. Dass diese jüngste Prinzessin nicht ebenfalls auch schon verheiratet war, lag weniger daran, dass sich keine Bewerber um sie gemeldet hatten, als vielmehr, dass zu viele um sie geworben hatten. Man konnte aber auch in der Tat nicht leicht eine angenehmere und wohltuendere Erscheinung sehen. So liebevoll und sanftmütig das Herz der Prinzessin war, so war auch ihr Äußeres, und all die Tugenden und guten Eigenschaften, mit denen sie geschmückt war, drangen nach außen und wirkten unwillkürlich auf ihre ganze Umgebung. Wo sie sich befand oder wo sie gerade hinkam, schwand aller Hader und Zwist. Die Fäuste der wilden Ritter, die oft in Streit geratend, schon die Griffe ihrer Schwerter gefasst hatten, öffneten sich wieder und fuhren ans Herz, das beim Erscheinen der Prinzessin unruhig zu schlagen begann. Jedes Gesicht klärte sich auf und alle Schatten des Unmuts verschwanden wie dunkle Gewitterwolken, wenn ein Sonnenstrahl sie durchbricht. Deswegen liebte der König aber auch diese jüngste Tochter vor allen und freute sich, in den vielen Bewerbern, die sich für sie fanden, eine Ursache zu haben, sie bei sich zu behalten. Denn er sagte, er wolle keinem Wehe tun, indem er dem anderen seine Tochter gebe. In Wahrheit aber wäre der Verlust der Prinzessin für den König ein unersetzlicher gewesen. Denn niemand als sie verstand es, ihn in verdrießlichen Stunden aufzuheitern, was ihr oft bloß mit dem anmutigen Lächeln in ihren Zügen gelang. Die Hofbeamten behaupteten sogar, dies holde Lächeln und die freundlichen Worte, die sie dabei sprach, wirkten auch auf die schweren Träume, die den König oft beim Nachmittagsschlaf quälten, denn wenn er sich auf dem seidenen Lager herumwarf, beugte sich die Prinzessin über ihn, küsste ihm sanft die Stirn und flüsterte leise, worauf die finsteren Mienen, die ihm die Träume verursachten, plötzlich entschwanden und er in einen ruhigen Schlaf versank. Ende von Abschnitt 1.